Das 21. Symposium der Parteien der Welt über den Aufbau einer neuen Gesellschaft fand jüngst in Mexiko statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Parteien Mexikos, die Delegationen und Delegierten der über 130 Parteien und Organisationen aus 35 Ländern einschließlich der DFLK teil. Die Parlamentarier verschiedener Länder in Lateinamerika, die ausländischen Diplomaten in Mexiko und die Vertreter der Massenorganisationen unter der Arbeiterpartei Mexikos waren dabei als Zuhörer zugegen. Auf dem Symposium gab es Gratulationsreden und wurde das Glückwunschtelegramm des Vertreters der Partei der Arbeit Koreas verlesen. Es folgten weitere Reden. Die Redner unterstützten voren ganz die Armee und das Volk der DFLK, die mit starker atomarer Abschreckungskraft für Selbstverteidigung die Isolierungs- und Erdrosselungsmachenschaften der USA und ihrer Handlanger auf Schritt und Tritt vereiteln. Sie verurteilten die USA, die die politische Stabilität des fernen Staaten zerstören und ihre wirtschaftlichen Interessen verletzen. Dann riefen sie die fortschrittlichen Kräfte der lateinamerikanischen Länder dazu auf, sich zusammenzuschließen. Auf dem Symposium wurde ein Solidaritätsbeschluss zur Unterstützung der gerechten Sache der Partei und des Volkes der DFLK angenommen.